Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Sibo zufolge berief die südkoreanische Direktion für den Kampf der gesamten Bevölkerung, die aus über 50 Organisationen, darunter Generalverband der demokratischen Gewerkschaften und Generalverband der Bauernräte besteht, am 14. Februar auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul eine Pressekonferenz ein und erklärte den Beginn des Kampfes aller Bürger für den Rücktritt der Bakun-Regierung. Die Direktion veröffentlichte eine Pressekonferenzmitteilung mit dem Titel 4 Jahre der Bakun-Regierung, nun Schluss mit dir.